den einzigen Fachpodcast für Heimatrecht, Bahn und Moral. Hier ist der Anycast mit der Jubiläumsausgabe, Folge Nummer 139. Name: Honiggelber Hallimasch. Mit Dennis. Und mit Renke. Hallo. Hallo. Was fummelst du da warum? Ist ein Feuerzeug? Wann haben die Leute eigentlich, nein, das ist eine Schere, wann haben Leute eigentlich aufgehört, Scheren als Rhythmusinstrumente zu benutzen? Sieht man total selten. Als Rhythmusinstrumente? Mhm. Ja. Kann man alles, kann man super benutzen, hast du ja gehört gerade. Ja. Einfach, ne? Zackig. Kann man schön aufnehmen. Schönen guten Tag. Ist ein bisschen länger her, dass wir so richtig aufgenommen haben, ne? So richtig, richtig? Ja, ist länger her tatsächlich. Wir hatten sowas wie eine Sommerpause und dann hatten wir keine Zeit. Ja, das war eigentlich eine Spätsommerpause, die ist dann in den Herbst übergegangen. Aber ja. Wir können das mal kurz begründen. Wir haben ja zwischendurch auch mal dieses Ding da aus dem Allgäu und dann waren wir in Malmö. Und ja, also Fußball ist auf jeden Fall viel gewesen in den letzten Wochen. Ja. Union hat irgendwie, wie viel waren es? 13 Spiele oder so? In nur englische Wochen. Also ja, Dennis ist jetzt auch zum Allesfahrer mutiert und öfter im Textilvergehen zu Gast als ich. Moment mal, ich war jetzt zweimal dort. Wie oft warst du dort? Ich glaube dreimal. Na, siehst du. Und ich muss mich jedes Mal wehren, weil ich habe ja keine Ahnung von Fußball. Ich auch nicht. Und ich versuche dann 90 Minuten lang mich mit Floskeln über Wasser zu halten, ohne dass es irgendjemandem auffällt. Mich rufen die immer an, das ist das Schöne, mich rufen die immer an, wenn es um, oder ich gehe da mal gerne hin, wenn es um irgendwas geht, was das mit Recht zu tun hat. Weil du nicht schon in diesem Podcast viel zu viel über Recht sagst. Ja, aber das ist dann ganz lustig, weil dann, dann haben nämlich immer, also Steffi ist ja auch Juristin, ja. Von gelernt sein her. Das, mit der verstehe ich mich dann ganz gut, aber der Rest hat halt immer, die kriegen dann so große Kulleraugen. Das ist so ungefähr so, als wenn ich da sitze und Daniel Rosbach zuhöre. Oder Hans Martin. Denke ich auch immer so, ja, klar. Ja, also natürlich ist dir gerade dein abkippender Sechser in Wingback mutiert und hat dann irgendwie die Packing-Linie überflankt. Expected Goals. Hier gibt's keine Expected Goals, aber hier gibt's ein paar Hausmeisterei-Geschichten. Denn wenn ihr diese Folge hört, haben wir wahrscheinlich unsere große Klausurtagung hinter uns. Ist so, ne? Ja, Dennis? Also wie genau, wir treffen uns Samstag, das war also gestern, wenn ihr die Folge an dem Tag, wo sie erschienen ist, hört. Genau, wenn ihr aber Montag die Folge erst hört. Dann war es vorgestern. Und dann habe ich auch Urlaub. Hast du schon wieder Urlaub? Ich habe dann Urlaub, ja, das ist so. Habe ich nicht immer in letzter Zeit irgendwie Urlaub gehabt, wenn wir es aufnehmen oder so? Ja, ja, es ist... War zufällig, dass ich das... Ja, ja. Dann habe ich tatsächlich Urlaub. Ja, ja. Nee, also wir planen tatsächlich so ein paar Sachen auch zu ändern. Das machen wir ja alle paar Jahre mal irgendwie was neu. Und diesmal auch so. Und wir haben ja so ein paar Sachen auch schon angekündigt und auch mal gefragt. Sag mal, was habt ihr vor? Wir haben ja auch diese... Du hast ja diese krude Shop-Lösung gebastelt für die... Für die Kassette? Ich wollte Tabletten sagen, aber Kassette natürlich. Ja. Und wir überlegen da so ein paar Dinge zu verkaufen, um einfach so ein bisschen Merch zu streuen. Wir machen keinen Standardquatsch, haben wir uns überlegt. Ja. So viel steht schon fest. Also wenn wir ein T-Shirt machen, muss es schon was ganz Besonderes, T-Shirt-würdiges sein. Aber ich zum Beispiel, ist mein großer Traum, sind ja immer noch Tennissocken. Anycast Tennissocken. Ja. Bisher keinen Anbieter gefunden, der das so einigermaßen herstellt, dass das auch, also, was heißt, es geht schon. Bei Trigema angefragt? Die müssten noch genug Affen haben, die sowas machen. Die sind halt zu profimäßig drauf. So. Ich glaube, dann musst du halt auch schon direkt irgendwie 1000 Paar abnehmen. Ja, so. Das stimmt. Keine Ahnung. Das wäre natürlich cool, weil das wäre zumindest in Deutschland hergestellt irgendwie. Aber es gibt halt so andere Unternehmen, die machen das, die lassen dann auch extra so Logos so einweben. Aber da ist halt so, ohne dass, also wenn wir jetzt keine 20 Euro für ein paar Socken nehmen wollen, dann müssen wir halt eben schon so direkt 200 bis 250 Paar abnehmen. Ja. Und die werden wir halt nie im Leben los. Das Schlimme ist, diese Anbieter erzählen einem, dass sie es in Portugal produzieren, aber in Wahrheit kommt es aus Bangladesch. Es ist so schlimm. Was macht eigentlich Finn Kliman? Ich weiß es nicht. Wollen wir den, vielleicht können wir den ja gewinnen, uns irgendwie. Vielleicht kann der uns was stricken. Strickt der? Der strickt doch bestimmt. Das ist eine Referenz, die jetzt einfach gefühlt 6 Monate alt ist. Ja, Dennis, wir haben viel aufzuholen. Wir haben sehr viel aufzuholen. Was soll ich sagen? Bevor wir das aber machen und alles überarbeitet haben, dürft ihr natürlich sehr gerne trotzdem uns unterstützen, indem ihr einfach auf das bekannt bewährte anycar.st/unterstützen geht. Da könnt ihr uns bei Ko-fi unterstützen oder auch einen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto einrichten als Spende. Das hilft uns tatsächlich sehr, den ganzen Bums hier am Leben zu halten, denn auch im, was haben wir jetzt, 2022, ja, auch nach 11 Jahren machen wir das hier immer noch nicht des Geldes wegen. Wir machen es fürs Geld? Gegens Geld? Nee, aus Geld? Spaß eigentlich. Aus Spaß, okay. Aus Spaß eigentlich. Falls das Finanzamt Berlin-Friedrichshain Kreuzberg hört, das ist natürlich kein Lustding sie hier, sondern das ist ein auf Gewinnabziehungssicht betriebenes Unternehmen. Ach so, ja, aber wir nehmen trotzdem nur Spenden. Genau, nur, nee, nicht wir Spenden, nicht Spenden. Zu, Entschuldigung, Freiwillige Zuwendungen an. Freiwillige Zuwendungen, die mehrwertsteuerfrei sind, vergleichbar, EuGH-Urteil. Genau, weil wir nämlich keine, weil ihr uns nicht bezahlt für eine Leistung, genau, sondern ihr gebt ja einfach nur Geld, weil ihr das wollt. Es findet keine, also was wir verkaufen hier keinen Impulsausgleich, so wie Hornauer das gemacht hat. So. Das gibt's nicht. Aber gleichzeitig sind wir natürlich absolut richtig. Es ist keine Liebhaberei, liebes Finanzamt Friedrichshain-Kreuzberg. Das stimmt, komplett, ja. Ja, ich will ja auch in Zukunft die Verluste immer noch mit rübernehmen in meine. Ja, nee, ist ja im Ernst. Wir haben ja so eine bescheuerte GbR gegründet, um halt ein bisschen mehr machen zu können, weil ich glaube, wir haben Bock drauf. Ich habe das Gefühl, ihr habt Bock drauf. Ich glaube, die Kassette war ein sehr cooles Ding. Das sind wir auch fast alles losgeworden. Ich glaube, wenn wir den Shop online stellen, wird es quasi noch so 3 oder 4 Liebhaberstücke geben, die dann weg müssen. Das machen wir aber alles mit einem, das machen wir natürlich, also ihr könnt die nicht einfach so kaufen, sondern wir machen dann erstmal einen Presale mit einem Künstlercode und dann machen wir einen PayPal Presale und dann gestalten sich die Preise natürlich je nachdem, wie viel abgerufen wird. Ne? Also wir machen das so ein bisschen, wir haben das schon an Ticketmaster outgesourced, die übernehmen das dann für uns. Genau, und der Code ist wacht auf. Nee, aber ja, insgesamt, da machen wir jetzt Klausur, haben wir gemacht. Täten wir tun, wenn. Ey, wenn wir jemals so einen Code machen, ne? Ja. So ein hier, wenn wir was verkaufen oder so, weißt du, wenn die Leute irgendwie, wenn wir sagen, ey, hier, kauf doch mal den Weißwein von Til Schweiger mit unserem Creator-Code, dann nehmen wir auf jeden Fall Verdammte dieser Erde. Ja, machen wir. Also tilschweiger.com/verdammte dieser Erde, da kriegt ihr 30% auf eure erste Lieferung auf den Til Schweiger Wein. Der hat Wein? Das wusste ich nicht. Na ist klar, Barefoot. Ach so, ach ja. Kennst du nicht seine Barefoot-Marke? Ja, ich hab's wieder verdrängt. Ach. Wirst du dir Manta Manta 2 anschauen? Ich muss ja generell ja noch einiges der deutschen Filmgeschichte nachschauen, wo du mir sagst, das muss man gesehen haben. Ja. Manta Manta scheint dazu zu gehören. Ja, aber gehört Manta Manta 2 auch dazu? Naja, der kommt ja dann erst in die Kinos. Das kann ich ja nicht beantworten. Ach, Moment mal, es kommt ein neuer Manta Manta Film. Ja, mit Tina Ruland auch. Himmel, Herrgott, also. Und die haben tatsächlich den alten Manta aus dem Film wieder ausgegraben, der halt als Sammlerstück mittlerweile durch die Gegend gereist ist, den hat die Produktion irgendwie ausfindig gemacht und dann haben sie dem Typen Geld in die Hand gedrückt und das Ding halt für die Produktion gemietet. Ich war ja, um jetzt mal ganz kurz abzuschweifen, ich war ja in dieser ganzen Phase hier, wo wir Sommerpause und nicht weg waren, war ich ja mit einer Person aus seinem näheren Umfeld bei einer Fernsehaufzeichnung. Ja. Was waren das, 30, 40 Jahre die Supernasen oder so? Ja. 40 Jahre Supernasen, genau. Also wer es nicht kennt, das ist Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Ja. die mehrere Filme gedreht haben und einer, glaube ich, war, und die waren unter, sind unter ihren Nasen sehr bekannt. Diese Show war schlimm und auch die Aufzeichnung war schlimm. Das einzig Coole war, dass wir halt wirklich, wir hatten irgendwie 3 Wochen vorher kam so eine E-Mail oder ein Anruf von dieser Ticketing-Bude von, und meinte so, ja, also ihre, wir müssen die Tickets umtauschen, Parkett geht nicht mehr, sie müssen, wir werden dann zum Balkon und die 5 Euro kriegen sie überwiesen, die Differenz. Ja, okay, geschenkt. War die beste Entscheidung der Welt. Wir saßen ganz hinten im Balkon, wirklich letzte Reihe und konnten einfach die 13 Stunden Aufzeichnung einfach durchlabern und einfach Shit-Talking machen. Und über alles lustig machen. Wir sind niemals sichtbar gewesen in der Aufzeichnung. Weil nee, stimmt nicht ganz. Stimmt nicht ganz. Es gibt haben wir schon geguckt. Man kann euch von weitem kann man euch sehen. Ja, okay. Aber man muss sagen, wo das, also Setting, also erstmal moderiert von Laura von Torra. Die eine Zicke ist, habe ich gelernt bei dieser Aufzeichnung. Hast du das gelernt? Darf man das so sagen? Ist das justiziabel? Du hattest den Eindruck, wolltest du sagen, du hast den Eindruck gewonnen, dass Menschen, die sich ähnlich verhalten, wie Frau von Torra, als Zicken wahrgenommen werden könnten von einigen anderen Personen. Das ist doch das, was du sagen wolltest. Das wollte ich sagen. Ich habe nur einfach nur festgestellt, dass sie, sie hat ihre Arbeit gut getan, aber ich glaube, sie hat jetzt keine Freude an ihrer Arbeit. War mein Eindruck. Also du hast die Wahrnehmung, dass sie nicht so viel Freude an der Arbeit hatte, wie du gedacht hättest, dass sie haben würde. Das wolltest du damit sagen. Ich habe nichts gesagt, aber es ist festzustellen, dass Thomas Gottschalk ein einziger Mensch ist mit Klamauk, der keine Grenzen kennt scheinbar und der mehrfach in der Sendung... Den sollten wir uns mal einladen. Der mehrfach in Pausen von Frau von Torra zurechtgewiesen werden musste. So. In Aufzeichnungspausen oder in Werbepausen in und es gab zumindest eine Szene, die voller Kamera war, die sie relativ elegant noch umschifft hatte, aber ich glaube, wäre da direkt eine Werbepause gewesen, hätte sie wahrscheinlich ihm den Kopf abgerissen. Das heißt, er hat tatsächlich in den Werbepausen, wenn halt Pause und Nachpudern und sonst was war, hat er auch die ganze Zeit Scheiße gesabbelt, ja? Ja, Quatsch gemacht, Scheiße gesabbelt, genau. Das ist also das, was ich jetzt, ich dachte auch immer, sein Verhalten wäre ein bisschen on Kamera, aber das ist, ich glaube, der ist einfach so. Na gut, er saß halt auf einer Bühne, ne? Das ist, ich meine, das ja. Ist, und man muss beschreiben, und ihr wart im Admiralspalast, was ich finde ja eine der allerschönsten Veranstaltungslocations, die es gibt in Berlin. So. Ja. Und da waren dann Kameras aufgebaut und es war auch so eine Bühne und es war alles sehr schlimm, weil ich habe diese Filme nie gesehen. Also ich gehe da rein. Die Person, mit der du da warst, auch nicht. Ja. Also wir gehen da rein, komplett mehr oder weniger ahnungslos, aber da war RTL vorbereitet drauf, weil sie haben eigentlich, die Hälfte der Sendung bestand einfach nur aus Wiederholungen und Zusammenfassungen der Filme. Das heißt, ich habe einen groben Überblick über die Handlung der Filme, in denen Thomas Gottschalk und Mike Krüger gespielt haben. Sehr gut. Und am Ende war da auch sehr viel Quatsch mit irgendwie so einem, was war das danach, so dieses Kultometer? Das haben sie sich aus der alten Försterei ausgeliehen und das wurde dann immer dann angespielt, da gab es dann irgendwie Punkte, wenn irgendwas besonders kultig war und am Ende hat Mike Krüger einen transfeindlichen Song gesungen und alle waren happy, 40 Jahre, Anti-Vogue. Was hat er denn gesungen? Ich möchte es nicht mehr reproduzieren, aber ein transfeindlicher Song, von einem alter oder neuer? Ein neuer. Ein alter Song? Also quasi eine alte Melodie mit neuem Text. Ah, okay. Ja. Okay. Ich kenne eigentlich nur Nippel durch die Lasche ziehen. Das hat er auch gespielt, natürlich. Weil, ja. Also, und die müssen ja irgendwie 3 Stunden füllen mit Scheiße. Also haben sie hat ja. Hat er auch hier Bodo mit dem Bagger gesungen? Ja, natürlich. Ja, das mochte ich als Kind sehr gerne, muss ich sagen. Hast du die Sendung gar nicht so angeguckt? Ich habe die ersten 10 Minuten gesehen. Das ist ja das Ätzende bei RTL. Man kann das ja schlecht irgendwie so auf irgendwelchen Apps und keine Ahnung was gucken. Also jetzt mittlerweile geht's, weil ich wieder ein RTL Plus Abo habe für die Europa League, aber RTL Now. Nee, Plus. Naja, aber weißt ja, rtl.now, naau.de. Dann habe ich es halt über den Fernseher gemacht, wo man das halt gucken kann, über die HBB TV App. Über HBB TV habe ich geguckt und dann wird das ja immer von Werbung unterbrochen. Und das ist halt aber das ist halt so schlecht, also es sind halt so 3 Werbespots, ja. Im normalen Fernsehen nervt einen das ja nicht, sag mal, guckt weg, macht was anderes und dann ist die Werbung vorbei und man guckt dann weiter oder so. Aber da laufen halt immer so 10 Minuten Video, dann merkt man, dass er sich halt die Werbung von irgendwo anders vom Server herholen muss. Und dann dauert das erstmal wieder 10 Sekunden, bis die Antwort da ist. Ach, das soll ich jetzt spielen. Und dann buffert das neue Video, dann läuft das durch, dann passiert das bei der zweiten und dritten Werbung ganz genauso. Und dann, aha, jetzt kommt der zweite Filmhappen, der dazugehört. Ja, Moment, dann muss ich mal gucken, wo liegt der denn noch? Ja, jetzt muss ich erstmal buffern. So ungefähr. Also es ist einfach die Experience, zumindest auf meinem LG-Fernseher, kann natürlich auch daran liegen, dass es deswegen scheiße ist, war nicht so cool und dann habe ich irgendwie nur die erste Viertelstunde gesehen oder so. Okay. Ja, jedenfalls hat mir das jegliche Lust auf weitere TV-Aufzeichnungen genommen. Deswegen habe ich zum Beispiel, hatte ich ein Freiticket für die Aufzeichnung der 100.000-Mark-Show und das habe ich geskippt und bin, glaube ich, sehr dankbar drüber. Ich kriege aber, wir kriegen ja immer noch Einladungen. Wir hätten zum Beispiel auch zur Aufzeichnung von Brit gehen können oder man hätte Statist bei Barbara Salisch werden können, gegen Geld sogar. Da muss halt man, normalerweise muss man ja Geld bezahlen, um irgendwo reinzukommen in eine Sendung. Nee, bei Barbara Salisch hätte man Geld bekommen. Echt? Ja. Geil. Aber du hättest dann Wechselklamotten mitnehmen müssen, weil die drei Folgen am Tag aufzeichnen. Ja, aber das ist ja auch leider alles in Köln, das ist ja das Dumme. Ja, ja. Warum, ich meine, können die nicht mal irgendwas in Artershof aufzeichnen? Was soll das? Jetzt mal ehrlich. Na, Anne Will, kannst du gerne jeden Sonntag Anne Will geben. Ja, super, ganz toll. Da habe ich echt Bock drauf, da irgendwie, dann kommst du mich um irgendwie, und, also dann fahre ich erstmal nach Adlershof. Ja. Eine Dreiviertelstunde, latsche da nochmal eine Viertelstunde vom S-Bahnhof zum Studio. Da muss ich eine Stunde vorher da sein oder so. Ja. Dann guckt man sich diesen Talk an. Mit Wolfgang Bosbach. 75 Minuten. Dann geht man da irgendwie raus, wartet nochmal an der Garderobe 10 Minuten. Dann läuft man wieder zum S-Bahnhof, fahre eine Dreiviertelstunde, bin ich, keine Ahnung, war ich da zu Hause? 12:30 oder so? Ja. Und dann muss ich ja in 6 Stunden schon wieder aufstehen. Das ist doch scheiße. Ja. Nicht, dafür nicht, Anne Will. Dafür nicht. Da, Anne Will, aber du willst nicht. Okay. Gott. Nee, ich wollte nicht ablenken, aber auf jeden Fall muss ich ja, um den Bogen wieder zurückzukommen, nochmal einiges an deutscher Filmgeschichte nachsehen und das wird nochmal Thema in diesem Podcast in näherer oder weiterer Zukunft auf jeden Fall. Und das machen wir hier Hausmeisterei und Klausur und da bereiten wir Zeug für und überhaupt. Und es gibt Merchandise, machen wir, so. Genau, aber eben halt nicht, also keinen Bock auf, also wenn ihr noch Gedanken, Ideen habt, was ihr gerne hättet, ja, also wir haben noch zum Beispiel von, jetzt können wir es ja mittlerweile, ist ein alter Hut, also zur 100. Folge haben wir, da lagen so Sachen bei der Kassette, die man da kaufen konnte. Und eine dieser Dinge war eine selbstgestaltete Göttingen-Postkarte. Ja. Von uns, alter Göttinger Podcast, wisst ihr ja. Und davon haben wir noch ein paar, die würden wir zum Beispiel auch verkaufen. Und wenn ihr noch irgendwie andere Ideen habt, worauf ihr Bock habt, sagt Bescheid. Dann könnt ihr das irgendwie kriegen, da können wir uns irgendwie ein paar Mark, sag ich mal, dazu verdienen. Und tatsächlich im Leistungsaustausch, da freut sich auch das Finanzamt. Ja, genau, richtig. Da würden wir sogar Umsatzsteuer bezahlen, wenn wir nicht Kleingewerbe wären. Genau. Kleinunternehmer. Entschuldigung. Wir versprechen euch jetzt schon, wenn wir die Schwelle reißen, dann zahlen wir auch gerne Umsatzsteuer. Und wir erhöhen die Preise dafür im Shop nicht, ne? Als Inflationsausgleich für euch. Das ist unser Niedrigpreisversprechen hier an der Stelle. Das Anycast-Getränk der Woche. Ah, hier ist Dreierlei. Ich habe schon gesagt, heute ist ja großer Till Schweiger-Abend. Oh Gott. Habe ich noch nicht, aber angesprochen. Ich habe also auch Weißwein auf jeden Fall. Prost. Prost. Warte mal. Oh, hallo. Hast du dir, da weiß ich nicht, Cola reingemischt? Was ist das, ein kalter Mutti? Nee. Was ist mit Rotwein? Nee. Das ist, glaube ich, mit Rotwein. Aber warte mal. Oh, der riecht nach Zucker, warte. Nee, wir hatten Verwandtschaft, die an der Mosel Urlaub gemacht hat und dann hatte ich einen meiner seltenen Geistesblitze und habe gesagt, ey, bring doch mal Weißwein mit. Und wurde dann gemacht und jetzt haben wir hier ganz viel Moselwein. Und ich sag mal, eine Person aus diesem Haushalt hat morgen Arbeitsbeginn erst um 10 Uhr. Oh. Aber und die hat dann die Entscheidung getroffen, heute wird gesoffen. Eine Flasche Weißwein aufzumachen, genau. Also den trinke ich, könnte jetzt auch sagen, was es ist, aber dann müsste ich in die Küche laufen, da habe ich keinen Bock zu. Und dann bin ich, ich bin heute Til Schweiger, also ein bisschen Til, aber auch ein bisschen fahre in Urlaub. Ich habe auch Kamillentee. Mhm. Schmeckt nämlich, ich habe ein bisschen Halskratzen habe ich, aber es ist kein Corona. Ist kein Corona. Und Mineralwasser. Und du? Pepsi Max. Können wir mal ganz kurz, wo wir da sind, Pepsi Max, ja, ist immer cool, mag ich auch gerne, aber können wir mal kurz drüber reden, dass ich mir, also ich weiß nicht, kennst du das? Man hat, versetz dich mal in folgende Lage, Dennis. Sagen wir, es ist irgendwie November oder so. Schräg, ja? Auf der Seite. Was? Ja, in welche Lage soll ich mich bewegen? Ja, nee, versetz dich mal in folgende, ich mach das Setting, beschreibe ich jetzt. Okay. Es ist November. Das Wetter ist, ja, regnerisch, es ist nicht kalt, es ist schon so 10, 15 Grad, wird abends ein bisschen kühler, aber es ist nicht kalt, es ist aber eher immer regnerisch und du fliegst, sagen wir mal, für, ja, 3, 4 Tage nach Israel. Ja. So, und dann gehst du da, also du bist erst irgendwie ein bisschen in Tel Aviv, mhm, und dann fährst du nach Haifa, ist ja nur eine Stunde mit dem Bus. Mit Zug? Ja, oder mit dem Zug oder Bus, je nachdem, wie man fahren möchte. Und dann triffst du dich in Haifa, sagen wir abends, mit einer anderen Person, die auch aus Berlin kommt, und dann gehst du da in eine Bar und kaufst für 900.000 Schekel zu viel Craftbier. Ja. So, sodass du dann auf Klo gehst vielleicht. Und wenn du wiederkommst oder auf dem Weg zurück feststellst, na, vielleicht soll ich lieber nach Hause gehen, und die anderen teilen dir mit, dass du ganz schön lange auf der Toilette warst, was du gar nicht so richtig gemerkt hast, und dann gehst du auch. Und am nächsten Morgen, sag mal, bist du ein bisschen under the weather, wie der Brite sagt. Ja. Versetz dich mal in diese Lage. Kannst du dir das vorstellen, ungefähr, wie das sein könnte? Also es ist schwierig, aber ich kann es mir vorstellen. Ja, vielleicht gerade so. Ja. Und wenn ich sowas habe, ich fliege natürlich nicht nach Tel Aviv und nach Haifa, das ist viel zu teuer. Das kann ich mir nicht leisten. Ja, das kann andere können sich einiges leisten. Andere können sich leisten, nach Israel zu fliegen für ein paar Tage. Weiß nicht, andere können sich auch irgendwie so ein Manta leisten, meinetwegen teures Elektroauto, Ferienhaus an der Nordsee, solche Geschichten. Aber die kann ich mir nicht leisten. Aber wenn ich sowas Ähnliches habe, weil ich vielleicht hier zu lange mal in der Florastraße beim Tschechen bin, im Prager Frühling, ja, ist so eine Kneipe, dann habe ich ganz früher gerne, oder dann ist es heute noch so, dann trinke ich gerne so morgens was Zuckriges und gerne auch eine kalte Cola. Ja. Und ich habe immer super gerne in solchen Situationen, wenn ich daran gedacht habe und vorbereitet war das immer das Allerbeste, kalte Pepsi getrunken. Weil Pepsi immer so ein bisschen süßer war als Coca-Cola. War, sage ich. Hast du in letzter Zeit mal auf das Zucker-Pepsi-Etikett geschaut? Nee, ich hatte, glaube ich, seit Ewigkeiten keine Zucker-Pepsi mehr in der Hand. Ja. Und ich habe das nämlich letztes Mal gemacht, so, oh geil, richtig Bock mal wieder auf so Softdrink mit echtem Zucker, und kann auch sein, dass ich alleine zu Hause war den Abend oder so, und habe mir irgendwie Pizza gekauft oder kommen lassen oder so, und habe dann irgendwie die Pepsi schon vor kalt gelegt und dachte, geil, Film gucken. Und setze mich hinten, trinke einen Schluck und denke, Moment mal, irgendwas ist hier anders. Und gucke drauf, und die haben die Rezeptur verändert. Die hatten nämlich nur noch pro 100 Milliliter irgendwie 33 Kilokalorien oder so. Und das waren halt vorher so Cola-typische 42 oder sowas. Ha. Die haben, die packen jetzt Süßungsmittel da rein. Und das ist nicht nur purer Zucker. Und natürlich ist das irgendwie immer noch okay süß, gar keine Frage. Aber man merkt es halt einfach, und ich fühle mich komplett verarscht. Das ist so der, weißt du, es gab doch auch mal vor 10 Jahren ungefähr, dieses Produkt Coca-Cola Life mit dem grünen Etikett. Mit Stevia, als hätte die Cola 2 Tage offen gestanden geschmeckt. Ja, genau. Das war nämlich auch so, halb Zucker und der Rest aufgefüllt mit Süßungsmittel, Stevia in dem Fall. Ja. Schmeckte grässlich, und das ist mit Pepsi passiert. Oh nein. Und dann haben die auch ihr Blau verändert. Das Blau ist heller als früher. Ach, wirklich? Ja. Ja, aber gilt das auch für die Postmix-Getränke? Ich hatte, glaube ich, letztens Postmix-Pepsi, und das hatte normal klebrig geschmeckt. Was ist denn Postmix? Aha, da kennt sich jemand in der Gastrowelt nicht aus. Na, das ist ja genauso, wenn, weißt du, wenn du, du machst das mit Gastro-Sachen, andere Leute, die, mit denen du über deine Finanzen sprechen, die versuchen dich anzutesten und fragen dich, ja, wann ist denn dein Bausparvertrag zuteilungsreif und wollen einen damit verwirren. Die ganze Zeit wird man nur verwirrt von irgendwelchen Experten, die einem dann irgendwas erklären wollen. Ich wusste übrigens, was Zuteilungsreife ist, aber was ist Post-Mix, kenne ich aber nicht. Na, Premix ist quasi, wenn du es aus der Flasche holst, das ist quasi im Werk schon zusammengemischt. Und Post-Mix ist quasi, wenn du Sirup hast und noch Wasser und Kohlensäure getrennt hast und erst quasi in der Zapfanlage gemischt wird. Ach so, okay. Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Okay. Da steht ja auch selten so ein Etikett außen das drauf, stimmt, mit den Nährwertangaben. Ja. Doch, das kannst du ja zeigen lassen. Du musst ja den Ordner verlangen. Ich muss das mal im Stadion tun. Einfach verlangen. Ich hätte gerne kurz jetzt die Nährwerttabelle für die Wurst. Dennis, ich glaube, dass solche Dinger laminiert Dirk Zingler selber ein und legt die irgendwo hin. Ich fände das geiler, wenn man das mal irgendwie bei, wo stehen diese Mix-and-Match-Geräte hier, bei Five Guys zum Beispiel. Ja. Da würde ich das gerne machen, dann kriegst du wahrscheinlich so ein Buch in die Hand gedrückt. Ja, und dann sind aber die Cases nicht abgebildet, wenn ich mir persönlich durch geschicktes Drücken und wieder rauslassen Coca-Cola Meerfrucht mixe. Gibt's da Cheatcodes eigentlich für die Mix-and-Match-Geräte? Nee, gibt es nicht, aber du musst ja den Becher nicht voll machen. Der Trick ist also quasi, du machst zum Beispiel, du möchtest Cola, Orange, Kirsche haben. Also was machst du halt, oder noch eine vierte Sache, also Cola, Kirsche, Zitrone, Orange. Dann machst du Cola mit Cherry zur Hälfte rein und dann Fanta Zitrone. Okay. Weil der Automat will nicht, dass du voll machst den Becher. Du musst den Becher nicht voll machen. Ja, ja. Aber warum sollte man sowas Verrücktes mischen? Gibt's da eigentlich noch Powerade an diesen Teilen? Ich hab's, glaube ich, schon mal gesehen. Als ich im Legoland war in Dänemark, gab's den Automaten nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest. Ich war ja im Legoland und hatte mir für irgendwie 80 dänische Kronen vorher so einen Gutschein gekauft. Dann habe ich den eingelöst und habe so einen großen, weiß nicht, so 0,67 Liter Becher bekommen. Der hatte einen sehr dicken Boden und da war ein RFID-Chip drin und oben so ein Henkel und Strohhalm. Und ich konnte mir alle 15 Minuten immer wieder an so einer Freestyle-Maschine Zeug nachholen. Ich habe den ganzen Tag nur Cola gesoffen. Erzählt, das wusste ich gar nicht. Ich habe den ganzen Tag Zucki Cola gesoffen in diesem Legoland. Nee, doch, das hast du doch. Doch, du hast mir ein Foto geschickt. Ja. Sogar aus dem Legoland. Das war der geilste Tag meines Lebens. Wieso? Ja, echt? Wirklich? Ist das gut da? Also, keine Ahnung. Ach so. Nee, alle 15 Cola. Minuten irgendwie an diesen Automaten zu gehen und sich nachzufüllen. Für 80 Kronen. Das waren doch irgendwie 6 Euro oder so. Was ist denn das in richtigem Geld? Na, 80 Kronen. Guck gerade mal. Hast du mir ein Foto geschickt? Hast du mir doch kein Foto geschickt. Na, 10 Euro oder so habe ich, glaube ich, bezahlt. Das waren 70 Kronen. Ich glaube, 9 oder 10 Euro auf jeden Fall waren das. Dafür, dass ich den ganzen Tag, alle 15 Minuten konnte ich mir mehr oder weniger fast über einen halben Liter Softdrinks reinkippen. Und das habe ich getan. Weil ich bin ja pragmatisch. Wenn ich dafür bezahlt habe, dann nutze ich das auch. Ja, das ist doch klar. Ich sehe gerade, dass ich ein Foto geschickt habe hier vom Straßenfest in Pankow oder wie auch immer das heißt. Pankow-Fest, Pankow. Wo die Punktastisch. Q Craft Beer Bar stand. Ich weiß nicht, ob die den Namen nicht ändern sollten. Ganz ehrlich. Ich glaube, es ist geschäftsschädigend. Okay, dafür hast du mir aber, das Toastbrot aus Portugal. Oh ja, das habe ich dir gesendet, ja, das Toastbrot, das ich jetzt nicht mehr reproduzieren möchte. Wieso? Da ist ein weißer Bär drauf, ist das schlimm? Nee, das ist nicht schlimm, das Toastbrot war ultra weiß, also ich habe noch nie so weißes Toastbrot gesehen. Ja. Es ist, Da ist ein weißer Bär drauf und der hat eine Kochmütze auf. Ja. Mit einem B. Ja, und möchtest du den Namen Programm vorlesen? Mit dem großen B drauf. Ja. Steht da oben. Ja. Das scheint sein Name zu sein. Ja. Möchtest du den reproduzieren? Bimbo? Meinst du? Ja. Meinst du der, also es kann ja sein, dass der Bimbo heißt. Es ist, Es muss doch auch im Portugiesischen rassistischer Slur sein. Meinst du? Ja, 100 pro, oder? Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch mein eurozentristischer Blick, keine Ahnung. Eurozentristischer Blick. Dennis, was passiert mit dir? wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Sind immer noch im Getränk der Woche tatsächlich. Ach so, ja, das können wir dann, also ich fühle mich verarscht Pepsi. Von Pepsi. Ach so, dann habe ich noch mitbekommen, in Kanada ist vor ein paar Monaten Crystal Pepsi aufgetaucht. Und du hast es immer noch nicht bekommen. Nee, weil es total, also ich habe ein bisschen versucht hinterher zu recherchieren, ja. Das ist wohl tatsächlich nur regional gewesen. Ah. Und irgendwie so eine Special, also die haben es nicht als Special Edition bezeichnet, aber das muss so eine Sondercharge gewesen sein oder so, die einfach gedroppt haben. Keine Ahnung warum, ich habe keine näheren Informationen dazu rausfinden können. Ja, aber am Ende ist das einfach nur, einfach der Farbstoff ist weg. Nee, ich glaube, die machen das einfach, um Hype zu kreieren. Ja, okay. Das ist so wie der McRib in den USA, der irgendwie nur alle paar Jahre so droppt. Ja, das ist echt krass, ne? Ja. Das ist, ich glaube, oder einmal im Jahr oder so ist es, glaube ich, so, ne? Dass McRib-Season ist und dann rennen alle hin und essen McRib. Und wenn die dann mal in Deutschland Urlaub machen, dann fallen die alle vom Glauben ab, weil die sagen, was? Ihr habt das ganze Jahr? Ja. Gut. Das ist auch eins der Produkte, wo ich von McDonald's erwarte, dass es demnächst veganisiert wird, neben der Benjamin Blümchen-Torte. Aber, es tut mir leid. Aber kann denn jemand wirklich sicher mit hundertprozentiger Sicherheit behaupten, dass in dem McRib, in diesem Patty, dass da überhaupt Fleisch drin ist? Richtig. Ja. Kann mir das jemand garantieren? Ist doch eigentlich vegan. Ja. Mein Schwiegervater hat uns seine Kaffeemaschine angeboten. Wir sind immer noch im Getränk der Woche, by the way. Ja, ich wollte es gerade nur, es passt gerade so schön. Ja. So von Shibo. Oh. Kapsel. Jetzt meine Pets? Kaffeemaschine. Weiß ich nicht, aber du kennst meine Kaffeemaschine. Ja, kenne ich. Passt doch wunderbar dazu. Ich glaube, wir tauschen nicht. Ach, Himmel. Deshalb habe ich auch kein Geld mehr. Deshalb kann ich nicht mit dir nach Haifa fahren und mit dir und Hans Martin da für 900 Schekel Craftbier trinken. Und du hast es sogar in Malmö verpasst, by the way. Ja, das stimmt. Aber das hatte ja den Grund, dass ich mit einer größeren Reisegruppe nach Malmö gefahren bin. Und dem Schlager-Fanclub Brandenburg. Oh mein Gott, das war echt schlimm. Aber ich meine, aber wir sind Fähre gefahren. Das war cool, das muss man sagen. Das hat Spaß gemacht. Das war wirklich sehr schön. Und das Geile ist, wenn man dann halt so wenn man dann internationale Gewässer vordringt, ziehen diese Fähren so eine gelbe Giftwolke. Das ist echt, habe ich dir das Foto geschickt? Nein. Das ist richtig krass, das schicke ich dir jetzt. Das kannst du gerne mit veröffentlichen. Hier, ja genau, da sieht man es sehr gut. Ich schick dir das mal schnell. Das kannst du dann hier in die Sendungsdings mit reinposten. Das ist auf dem Rückweg von Trelleborg nach Rostock. Da sieht man, ich glaube, es sind noch nicht mal internationale Gewässer, weil links sieht man nämlich eine Insel, ich glaube, die gehört zu Dänemark. So, es sendet. Musst du dir gleich mal anschauen und dann mal in die Mitte einfach so ein bisschen aufnehmen. Okay. Läuft das Schiff auf Schwefel oder was? Ja, das ist halt dieses Schweröl, genau. Da ist halt ganz viele Schwefelverbindungen sind da drin. Das wird dann alles verbrannt und rausgeblasen. Das ist echt der allerletzte Dreck. Naja, gut. Aber war geil, weil das hatte irgendwie, die Dinger sind ja riesig. Ja. Da fahren ja sogar Züge unten rein. Das war sehr interessant. Ja. Gut. Okay. Das war das Anycast-Getränk der Woche. Ich habe eine neue Rubrik, aber ich habe keinen Jingle dafür. Du kennst ja bestimmt den Werbeslogan-Claim der Berliner Polizei. Nein. Da für dich, heißt der. Oh Gott. Mhm. Das ist kurz vor von du ich darfst. Ich habe jetzt was Neues vor. Ich setze mich jetzt mit Alltagskosmetikartikeln auseinander. Habe ich mir vorgenommen. Ich bin jetzt, man könnte fast sagen Mitte 30. Da kann man auch mal sowas überlegen. Ich mache jetzt Du für dich, ist unsere neue Anycast-Rubrik. Kai, kannst gerne wieder einen Jingle produzieren, wenn du Zeit und Lust hast. Du für dich, die große Anycast-Selfcare-Initiative. Und heute, Dennis, reden wir über die Fußmaske. Ich habe mir neulich bei DM so eine Fußmaske, und zwar nicht nur so eine Fußmaske, sondern so eine Fußmaske, die so mit so Hornhautzeug, Anti-Hornhautzeug ist. Hast du es schon mal gemacht? Okay, ich habe gerade tatsächlich, ich dachte mir, du willst mich verarschen, also habe ich gerade einfach nebenbei in Google Fußmaske eingetragen und der erste Treffer geht zu DM und es ist eine riesen Auswahl an Produkten. Ja, es ist ohne Scheiß, das ist einfach, ich war bei DM und musste irgendwie Zeit totschlagen und dann dachte ich mir, dann guckst du einfach mal, was es hier so gibt und dann habe ich mir gedacht, ach, nimmst du mal einfach irgendwas mit. Und dann habe ich mir so eine Hornhaut, Anti-Hornhaut, Hornhaut-Reduzier-Fußmaske mitgenommen. Das sind so, jetzt erzählen wir wahrscheinlich kennen das wieder die Hälfte der Leute und die werden jetzt gelangweilt, aber das ist wie so Socken. Das sind so Riesentüten, die macht man auf, da sind so Socken drin, die sind mit so einem komischen Gel gefüllt und dann reißt du die oben auf und dann steckst du deine Füße da rein und dann klebst du diese Socken so zu, damit die ganze Sapsche, die da drin ist, nicht rauskommt. So. Und dann darfst du die auch nicht länger als eine Stunde anhaben. Ja. Weil da halt irgendwelche komischen basischen Verbindungen drin sind, die dann deine Haut auffressen. Und nach so ein paar Tagen fängt einfach an, so die oberste Hautschicht abzufallen. Ist das so gesund? Die ganze tote Haut. Man darf das nur einmal im Monat machen, steht auf der Packung. Also ich sehe hier gerade, Bi-Routine, Fußmaske, Power-Urea, 15%. Das heißt, ist es nicht billiger, die einfach auf die eigenen Füße zu pinkeln? Ja, aber das ist ja eine Pflegemaske. Ach so. Ich habe ja erst so ein aggressives Hornhaut. Ja, nee, nicht Peeling, sondern so Hornhaut. Gib mal Hornhaut. Oh ja, Fußmaske ein. Belea Hornhaut Entferner Fußmaskensocke. Für 3,95. Genau. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob es vegan oder sogar ein Marken. Oder ein Markenprodukt. Jedenfalls ist es echt witzig. Man denkt so zwei Tage lang, ey, voll die Verarsche, da passiert ja gar nichts. Und dann fällt auf einmal die Haut ab. Fußpartien, die nicht von Hornhaut betroffen sind, können empfindlich reagieren. Ja, das stimmt. Versuchen Sie nicht, die abgestorbene Haut gewaltsam zu entfernen. Beachten Sie, dass das Tragen von offenen Schuhen während des Ablöseprozesses gegebenenfalls nicht möglich ist. Der Abschälgrad der Hornhaut ist individuell. Dieser kann von leichten Hautschuppen bis größeren Hautlappen reichen. Dies ist bei einem Fruchtsäurepeeling ein normaler Prozess. Ach, guck mal, doch gar keine Base, eine Fruchtsäure. Ja, das war ein Erlebnis auf jeden Fall. Oh Gott, das hört sich gleichzeitig wie das dümmste, aber auch gleichzeitig das geilste Produkt an. Wenn du wirklich also Probleme mit der Haut an deinen Füßen hast, hört sich das in einer sinnvollen Lösung an. Du, ich glaube, das musst du gar nicht machen, wenn du Probleme mit der Haut, mit deiner Haut hast, sondern ich würde sagen, also jetzt ohne Scheiß, meine Erfahrung ist, das macht man und dann gammelt die Haut halt irgendwann ab und wenn das halt so trocken wird danach, dass es dann halt abfällt, dann kannst du dir nochmal so eine 15% Urea-Maske draufflatschen und danach, das machst du halt so und danach hast du, also ich, ohne Scheiß, das ist jetzt echt 2 Monate her oder so, aber meine Füße sind immer noch besser als vor, also es ist wirklich, der Effekt ist echt krass. Total. Ich bin irgendwie ein bisschen, weil das war ja einfach nur so eine Laune und dachte, ach, mach's mal. Aber ich fand es so geil. Alleine war es schon geil, die Dinger anzulegen, weil dann kannst du ja nicht mehr laufen. Ne? Nee. Dann legst du dich halt irgendwo hin, dann rutschst du aus. Du kannst dann nur ganz vorsichtig trippeln. Das heißt, du gehst dann nur noch das Nötigste, setzt dich halt hin, da habe ich mir irgendwie ein Buch genommen, hab was gelesen, ein bisschen ferngesehen, hab dann eine Stunde rumgegammelt und dann habe ich die Dinger wieder ausgezogen. Das war total geil. Deshalb sage ich ja, du für dich, die große Anycast Selfcare-Initiative und der Aufruf an euch, schickt uns Pflegeprodukte zu. Wir haben im Impressum, steht eine Adresse. Haben wir eigentlich ein Postfach? Haben wir nicht, ne? Nee. Aber wenn ihr Pakete hinsendet, werden sie automatisch in meine Packstation umgeleitet. Ah, guck, so. Also ist eine Adresse im Impressum und da dürft ihr uns gerne Pflegeprodukte von Drogerien hinschicken. Jetzt nichts Selbstgemischtes oder so. Jetzt keine Sachen so, na, rührt sich meine Oma schon seit 80 Jahren an oder so. Nix, sowas wollen wir nicht, sondern so gekaufte Sachen und wir probieren die für euch aus und bewerten die dann auch und sagen, was wir davon halten. Du für dich, die große Annika Selfcare-Initiative, und ich sag, die Fußmaske, also die Hornhaut-Entfern-Fußmaske, wir machen mal eine Skala von 1 bis 10, kriegt bei mir echt schon mal 8 Punkte. Das war ein guter Kauf. Das hätte ich so nicht erwartet. Nie im Leben. Und das ist ein Produkt, das ich mir jetzt auch im Urlaub wieder kaufen werde. Ich sag dir, nächste Woche habe ich Urlaub, da mache ich wieder einen Fußtag. Aber es ist ein Monat schon vorbei. Ja, der Monat ist schon vorbei. Es ist ja schon 2 Monate her. Ich habe ich doch vorhin gesagt. Und trotzdem habe ich das Gefühl, echt, dass die Haut an meinem Fuß einfach überall besser ist. Ja, ich hab jetzt so eine Skincare-Routine. Ach, kaufst du auch bei Paula's Choice? Nee, das nicht. Aber ich habe mir eine Beratung geben lassen von einer Freundin und habe mir Produkte aufschwatzen lassen. Und zwar Eigenmarke DM. 26 ja. Euro hat die Tüte am Ende gekostet. Ich find's albern. Ich kann mein eigenes Gesicht riechen. Ich find das furchtbar. Aber es ist tatsächlich eine sehr entschleunigende Maßnahme morgens und abends, einfach 10 Minuten lang mit sich selber beschäftigt zu sein. Ja, das ist echt gut. Und ohne Scheiß, ich glaube, das ist wirklich, also ich glaube tatsächlich ist das, hilft das nicht nur der Haut im Gesicht, sondern das hilft auch der seelischen und mentalen Verfassung. Bin ich absolut überzeugt. Man muss halt nur, wenn noch andere Personen bei einem im Haushalt leben, zusehen, dass die während dieser Zeit draußen bleiben. Sonst nervt das nämlich. Was ich sehr empfehlen kann fürs Gesicht ist übrigens Hanföl. Absurd teuer, aber gut. Da waren wir in der letzten Folge drüber tatsächlich. Ach stimmt, haben wir drüber geredet? Ja, du hast dir den Bart eingeölt. Ach ja, genau, ja. Richtig. Genau. Aber da habe ich ja nur das Bartöl benutzt. Normalerweise nehme ich ja Hanföl. Aber das steht halt hier zu Hause immer. Das darf ich nicht entfernen. Ja, aber das mit dem Hornhaut-Fußmaske, das hört sich so absurd an, dass ich es eigentlich bei nächster Gelegenheit mal ausprobieren möchte. Weil ich habe schon Hornhaut an den Füßen, die könnte mal weg. Ja, also ich meine, jeder hat ja Hornhaut an den Füßen, ja. Das muss ja auch so sein, sonst würde es ja immer wehtun, so beim Laufen. Das heißt, zu viel, also es gibt ja auch so richtige Sachen, da kann man dann die Hornhaut so richtig mit einwirken lassen, dann kann man das so abschaben und so. Zu viel sollte man nicht entfernen, weil das halt sonst echt einfach wehtun kann, ne? Und die Haut auch kaputt. Aber so diese einfachen Masken, da kann man eigentlich nicht viel zerstören. Ich glaube, man muss aufpassen, wenn man so Diabetiker ist oder so, steht aber immer auch drauf. Aber an sich echt so eine Sache, krass. Also ich bin echt, das hat mich echt geflasht. 8 Punkte. Schreibt es mal in die Shownotes, Dennis. 8 von 10. Geht's jetzt so von mir. Und ihr schickt uns einfach Pflegeprodukte zu. Eure Lieblingspflegeprodukte. Und wir testen die für euch aus in unserer neuen Power-Rubrik. Du für dich, die große Annika Selfcare-Initiative. Hier ist jetzt Jingle einsetzen, gedenken. Ja, das macht den Jingle macht Kai für uns. Wir sind ja auch, im Prinzip sind wir sowas wie Markt im Dritten, aber ohne Dritte. Ja. Ein Verbrauchermagazin gegossen, ein öffentlich-rechtliches Verbrauchermagazin gegossen in einen mit günstigen Mitteln privat produzierten Podcast. So, und jetzt? Ja, jetzt, du kannst ja zur Abwechslung auch mal ein Thema einbringen. Ich hab ja keine Themen, das ist das Lustige. Ich komme ja in diesen Podcast schon seit sicher so 50 Episoden mit keinem Thema rein. Ja, so ganz stimmt das ja auch. Ja. Aber wenn du nicht, ich meine, hast du, ja, jetzt ist mir noch was eingefallen. Ah, siehst du? Was so einfach geht's. Machen wollte, ja. Pass mal auf. Ich war heute unterwegs und habe mein Fahrrad abgegeben. Ich habe jetzt kein Fahrrad mehr. Es ist so typisch. Zu Weihnachten wünscht man sich ein Fahrrad und dann vom nächsten Urlaub wird es einfach an der nächsten Autobahnraststätte ausgesetzt. Ja, so ähnlich war's, aber nicht so ganz. Also ich habe jetzt kein Fahrrad mehr. Ich glaube nicht an Fahrräder. Ich habe jetzt beschlossen, dass Fahrrad ist für mich vorbei. Glaube ich nicht mehr dran. Möchte ich nicht, weil ein Fahrrad kann man nicht mal tanken. Ist dir schon mal aufgefallen, dass da gar kein Tank drin ist, in dem man Diesel einfüllen kann? Nee, kann man tatsächlich in der Tat nicht. Ja, und dann habe ich nämlich überlegt, Moment mal, da kann man keinen Diesel einfüllen, da ist ja auch gar kein V6-Motor drin. Ja. Und ist mir dann auch, das ist ja dumm. Also ich trete ja selber. Ja. Will ich nicht. Schon ein bisschen dumm eigentlich. Genau. Und jetzt fahre ich Auto, habe ich mir überlegt. Weil das cool in der Stadt ist. Die Städte sind nämlich für Autos gemacht und ich finde das richtig, dass man hier viel Auto fährt. Ja. Und sobald die Friedrichstraße wieder offen ist, wird den ganzen Tag rauf und runter gefahren. Ja, ich hoffe, weil das ist ja auch, dann gehe ich da auch endlich wieder einkaufen, Dennis. Bei weil, weil was soll denn nicht, was, also das ist ja das Ding, da geht jetzt ja niemand mehr einkaufen, denn es war man dann nicht mehr im Auto langfahren darf, weil wer hat das nicht früher immer, hast du das nicht auch immer gemacht, bist du immer, oh, ey, ey, geil, ich fahr jetzt mal, ey, Auto, oh, ich fahr mal mit dem Auto in die Friedrichstraße shoppen, geil, haben wir alle gemacht. Ich bin immer auch am Straßenrand geparkt da, war mega. Ich bin in meinem Leben bisher wenig Auto gefahren. Ich bin mit dem Auto in die Kantine der Galerie Lafayette gefahren und hab da Kaffee getrunken. Aber das habe ich seitdem das zu ist nicht mehr gemacht. Ja, das stimmt. Ist wirklich so, ja. Ist wirklich so. Und Dussmann kann man jetzt auch nur noch von drei Seiten erreichen. Nee, von vier Seiten erreichen. Das reicht mir, das geht nicht. Ja. Weil das fängt ja erst da hinten an. Aber ich komme da ja nicht durch. Ich will ja immer die ganze Friedrichstraße durchfahren. Ja. Weil ich finde auch, muss man ehrlicherweise sagen, man muss auch am Checkpoint Charlie dann vorbei. Also es gehört einfach dazu. Da muss schon da unten Rudi-Dutschke-Straße anfangen, spätestens. Und dann hochfahren. Durchfahren einfach. Wenn ich von da nicht zu unter den Linden durchkomme mit dem Auto, dann lasse ich es halt ganz sein. Deshalb hast du dich schon mal gefragt, warum da diese Kasper nicht mehr stehen, mit denen man Fotos machen konnte am Checkpoint Charlie, die sind auch mal mit dem Auto gekommen. Das ist Vernichtung von Arbeitsplätzen, sag ich dir ganz ehrlich. Das ist schon absurd, dass du wirklich vom Hallischen Tor, wenn wir ja gerade durchfahren, früher konntest. Früher, bevor die Grünen hier ihre Diktatur ausgerufen haben. Und das ist, diese Straße ist so absurd. Es gibt halt den guten Teil der Friedrichstraße und es gibt den schlechten Teil der Friedrichstraße. Aber jetzt mal ohne Flachs, warst du da jemals shoppen? Ja, Dussmann, aber das sind halt irgendwie 3 Minuten zu Fuß vom S-Bahnhof. Genau. Und das ist das Limit. Und ich war einmal etwas weiter runter bei DM und einmal bei Cyberport. Ja. Da geht auch keiner einkaufen. Sorry, das sind auch einfach so Läden, die einfach auch nicht relevant sind für den meisten Menschen. Also, ich glaube, ich war auch nicht mal aus Neugier bisher in dieser Galerie Lafayette. Einfach nur, ich bin noch nie da reingegangen. Oh doch, ich war einkaufen. Und zwar in diesem Quartier, ja, 205, okay, weil ich gerade aufs Map sehe. Da ist ein Penny drin, in dem war ich mal. Wo ist das? Quartier 205, Moment. Was ist da die Straße? Friedrichstraße 205. Ja, das habe ich mir gedacht, aber welche Straßen sind, also auf welcher Höhe ist das? Das ist Höhe Taubenstraße. Oder auf jeden Fall ist ein Rewe drin. Ich weiß nicht, ob da ein Penny war. Ich glaube, aber es war auch irgendwas Pennyartiges drin, auf jeden Fall. Ich war schon mal auf jeden Fall in einem Penny auf der Friedrichstraße, das wollte ich damit sagen. Da wollte mich mal jemand überreden, da in diesem teuren Fitnessstudio einen Vertrag abzuschließen. Ja, was war jetzt das Thema eigentlich? Du willst Auto fahren, du hast dein Fahrrad losgeworden. Das ist ja so schön, da kann man ja auch in den Pool. Ja. Du hast dein Fahrrad, warum ist dein Fahrrad jetzt weg? Deshalb hier Rest in Peace, Michael Schaller, oder wie hieß der? Ich hab neulich erst wieder einen neuen McFit-Vertrag abgeschlossen. Ach so, ja. Ja. Auch ein guter Freund von Till Schweiger übrigens. Ja. Unsere Neureichen. Es gehen nur die Besten von der Welt. Ich habe mein Fahrrad abgestoßen, sagt man, glaube ich, heutzutage im Finanzjargon. Abgestoßen. Und ich habe jetzt ein Fahrrad bestellt, tatsächlich. Also ein richtiges. Ich hatte ja nur so ein Mietfahrrad. Ich habe mir irgendwann vor zwei Jahren habe ich mein Fahrrad verkauft. Und war mir noch nicht so ganz sicher, was ich mir kaufen wollte und habe dann mir so ein Mietfahrrad geholt. Und seitdem hatte ich so ein Ding. Und ich habe immer geflucht, weil das Scheiße damit ist. Ich sag mal, also so 7-8 Kilometer fahren geht schon, aber darüber hinaus hat das halt immer keinen Spaß gemacht. Und jetzt habe ich gedacht, kaufe ich mir einmal ein vernünftiges Fahrrad. Andere Leute kaufen sich irgendwie einen Neuwagen oder ein Ferienhaus an der Nordsee oder so. Und ich habe gedacht, ich kaufe mir einmal ein schönes Fahrrad. Aber was ist das für ein Fahrrad? So ein Stadtfahrrad, so ein Mountainbike? Was nennt man das? Trekkingrad? Nee, Randonneur heißt das. Ist das die Kategorie oder die Marke? Das ist die Kategorie. Noch nie gehört. Und das sind so. Ja, also das sind halt so so Tourenräder, wenn du so willst. Aha. So, also so Langstrecken-Fahrrad. So, also, und die sind halt eher so, in der Regel sind die so, ist Mainz dann auch aufgebaut, so mit diesem typischen hier Sportlenker, wie heißen diese Dinger denn? Weißt du, so halt wie so ein, also im Prinzip so eine Mischung aus, ja, also sieht ein bisschen aus wie ein Rennrad, ja, aber ist halt eher so für Gepäck ausgelegt, so dass du da irgendwie so mehr Taschen anbringen kannst und so. Und davon wiederum habe ich aber als Unterkategorie sozusagen eine City-Variante, wenn du so willst, wo nicht so ganz viele von diesen Taschenhaken und so dran sind. Die kann man dann nachrüsten, wenn man da irgendwie Bock drauf hat, aber das brauche ich hier nicht unbedingt. Okay. Weil die sonst kannst du die halt richtig zukleistern mit Taschen, ne? Ja. Ich sehe gerade auf der Wikipedia-Seite, das Tourenrad hieß in Österreich umgangssprachlich Waffenrad. Ja. Oh Gott. Ja. Ja, da fällt mir jetzt auch nicht so ein. Ich schicke dir mal nachher. Und weißt du, wo das herkommt? Und zwar, weil das Fahrrad wurde von der österreichischen Waffenfabriksgesellschaft gebaut und gegründet wurde die Firma aber als Josef und Franz Werdel Komp und Company Waffenfabrik und Sägemühle. Ja, ich finde, das liegt nahe. Also ich habe mir schon immer gedacht, dass ich sowas auch gerne hätte. Also so eine Sägemühle und Waffenhandel, Waffenfabrik. Ja. Gleichzeitig. Ja. Also schon da das neue Fahrrad oder kommt's noch? Nee, es ist ja, du kannst ja alles knicken hier, weißt du, die Lieferketten sind ja im Arsch, ne? Und sowas und es gibt keine Ersatzteile und ey, 18 Monate Wartezeit für eine Erdwärmepumpe und so. Und Fahrräder brauchen auch ein bisschen. Ich schicke das mal, musst du jetzt aber nicht so hier nicht verraten, was ich mir genau gekauft habe. Ist mir ein bisschen peinlich. Okay, ich werde es nicht vorlesen, okay. Ah, aber das ist eine weirde Mischung aus diesem so Stadtfahrrad und gleichzeitig so Rennradlenker. Das ist weird. Und es hat halt sozusagen überall extra Schrauben, wo du noch so ganz viel so Gepäckdinger anbringen kannst. Guck mal, ich zeig dir mal. Aber darf ich mir den vergleichen? Auf jeden Fall, der Markenhersteller heißt so, wie in Essen Leute ihren Hund nennen würden. Das habe ich nicht verstanden. Aber das ist nicht so schlimm. So, wenn du dir das mal anguckst, das ist so ein anderes, ein artverwandtes Modell. Ja. Da sind dann noch diverse Dinger angebracht. Okay. Wo man halt noch irgendwie so Taschen reinmachen kann. Und so. Genau. Und das ist halt. Möchtest du verraten, wo du das bestellt hast? In einem Fahrradladen. Ach so. Weil die Webseite, die du mir schickst, ist der Hersteller. Okay. Ja, das ist der Hersteller. So, da reden wir jetzt, also ich sage ja auch nicht, weißt du, ja. Dennis, du hast ja, jeder weiß ja, du machst einen Führerschein, die wenigsten wissen aber, dass du dir das Model Y bei Tesla schon vorbestellt hast. Ich glaube, so. Die Information, dass ich einen Führerschein mache, ist gar nicht so sehr bekannt tatsächlich. Echt nicht? Nee. Warum nicht? Weil es mir peinlich ist. Echt, ist dir peinlich? Warum ist dir das denn peinlich, Dennis? Naja, also mein Ruf als Bahn-Nerd und Pufferküsser ist ja schon doch... Ist mir auch aufgefallen, dass das Leute von mir glauben. Ja. Ja. Und es ist. Dabei hast du nicht mal eine Bahncard. 13.000 irgendwas Mark, habe ich heute ausgerechnet. Über 13.000 okay. Mark. Du, Dennis, wir Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sind gerne bereit, den Teil davon zu finanzieren. Ist überhaupt kein Problem. Ja, aber es ist, weiß ich nicht, Autos sind peinlich, das ist so ein Boomer-Ding. Ja, aber Auto fahren zu können und das zu dürfen, finde ich, ist irgendwie schon eine gute Nummer. Ich wollte also sagen, Autos fahren kann ich. Das, was ich auf dem polnischen Feld vor 15 Jahren gelernt habe, das kann ich sicher auch nochmal abrufen im Notfall. Aber ja, aber ein bisschen komplexer ist es ja schon. Ja, das musst ja auch. Und vor allem das Ding ist, damit du sicher Auto fährst, musst du es ja auch üben. Ja, vor allem, das, weißt du was, ich bin ja gerade hier theoretische Prüfung am Lernen. Und ja. Die Menschen, die sich diese Fragen ausgedacht haben, denen wünsche ich 3 Jahre lang Hungerscheiße an die Beine. Aber warum? Ich weiß, wir haben jetzt letztes schon mal einfach Fangfragen. Da haben wir neulich schon mal drüber gesprochen, über das Thema. Und ich muss sagen, ich fand das echt cool. Ich habe ja noch zu einer Zeit den Führerschein gemacht, als es noch solche Papierbögen gab. Und ja. Da hat man da, wenn man die angekreuzt hat, so eine Schablone angelegt und geguckt, ob es richtig war oder falsch und wie viele Fehlerpunkte man gemacht hat. Du machst es ja alles elektronisch. Ja, ich habe die aber App Fahrschule.de 2022. Die habe ich gefressen, diese Bögen. Die habe ich echt in einer Tour durchgekreuzt. Es hat mir so einen Spaß gemacht. Und dann gab es so Übungsbögen ohne Ende. Und dann gab es so diese 10 Prüfungsbögen, wo man selber so eine Prüfung simulieren konnte. Oh, war das toll. Na, zumindest eine Sache, die ich feststellen kann. Also ich habe jetzt gerade geguckt, ich habe bis jetzt 343 Fragen richtig beantwortet und 104 falsch. Also quasi, ja. ich bin gerade quasi in der Phase, ich gucke mir jede Frage zum ersten Mal an. Ein Viertel. Eine gute Sache, die mir aufgefallen ist, alle Vorfahrtsfragen habe ich richtig. Vorfahrt habe ich scheinbar verstanden, wie das funktioniert. Ah, also, geil, das wird dann auch noch so richtig nach Themenbereichen ausgewertet. Das war ja damals gar nicht möglich, als ich das gemacht habe. Das heißt so, hier Vorfahrt, rechts vor links, Vorrang, Vorfahrtstraße, das kann ich scheinbar. Habe ich Rakete. Ja. Kennst du nicht Rakete? Nee. Die Rakete ist, das Raketenschild. Ach, das Raketenschild mit der Kreuzung, wo die Vorfahrt nur für die nächste Kreuzung gilt, ja. Genau, genau. Rakete. Nur die nächste Kreuzung hat man Vorfahrt. Ja. Das ist die Rakete. Aber du kennst auch die Marzipanampel hoffentlich. Der Begriff sagt mir nix. Was für eine Fahrschule bist du denn, Dennis? Einer anständigen? Ach, ich war, man kann es ja mal sagen, ich war bei Reinhold Rosenbohm in Westerholt. Ja, wirklich. Hast du direkt den Trägerführerschein noch kostenlos drauf bekommen? Nee, das nicht. Bei Reinhold habe ich auch nur ein paar Stunden gemacht. Die meisten Stunden hatte ich bei Jockel. Jockel, der war damals irgendwie frisch als Zeitsoldat ausgeschieden, wusste nicht wohin mit seinem Leben und ist Fahrlehrer geworden. Ach, goldene Zeiten. Ja, auf jeden Fall, die Marzipanampel, kennst du bestimmt Werner, den Comic? Ja. Ja, freie Bahn mit Marzipan. Musst du mal googeln. Freie Bahn mit Marzipan. Ja. Das ist ein Song? Werner Comic. Ja, auch natürlich, ne, klar, gibt's auch einen Song, aber das ist halt so ein Comicband. Ja. Und, nee, Marzipan sind einfach die Vorfahrtsampeln, also die mit dem Pfeil drin, wo du, wenn du weißt, da ist ein Pfeil drin, dann bist du der Einzige, der fahren darf. Dann kann es keinen Gegenverkehr geben. Oh ja, das war eine dieser Trickfragen. Das weiß ich. Also ich sehe hier ein Bild und da ist die Frage vor mir, also ich möchte nach links abbiegen und quasi mir gegenüber ist einer, der geradeaus fahren möchte. Ja. Grundsätzlich gilt, wenn ich abbiegen möchte, hat quasi mein Gegenüber Vorfahrt. Was ich aber nicht gesehen habe, war, dass in diesem Bild so eine 3 Pixel großer Pfeil war auf der gegenüberliegenden Seite der Kreuzung. Das Ding war 3 Pixel groß. Wie soll ich das sehen? Ja, das ist genauso, wenn du im Verkehr unterwegs bist. Irgendwann, du siehst ja auch, manchmal sind die Sichtverhältnisse schlecht, dann musst du auch erahnen können, was richtig ist. Das Lustige ist ja, wenn mir das in der freien Wildbahn passiert wäre und ich diese Ampel nicht gesehen hätte, dann wäre der mir gegenüber einfach gefahren und who cares? Es wäre kein Fehler. Ich habe nur auf meine Vorfahrt verzichtet. Aber die App macht so... Nee, stopp mal, falsch. Nein, der wäre nicht gefahren, der hätte ja gar nicht grün gehabt zu der Zeit. Das stimmt. Wenn deine Pfeilampel grün ist, hat der nicht grün. Richtig. Geht gar nicht. Das stimmt. Aber dann hätte mir wahrscheinlich hinten einer mir gehupt und dann wäre ich dann auch losgefahren. Es wäre kein Fehler im echten Leben gewesen. Und überhaupt, wer platziert so einen dummen Pfeil auf der gegenüberliegenden Seite? Ich bin übrigens nach über 15 Jahren oder nach gut 15 Jahren Führerschein das erste Mal an einer Kreuzung gefallen, wo die Ampel ausgefallen ist. Das passiert ab und zu mal. Ja. Aber wo dann auch tatsächlich Polizisten in der Mitte standen und den Verkehr geleitet haben. Oh, das wurde mir so wie erklärt. Im Film. So mit diesen Handzeichen. Ja. Und so. Das war ein Erlebnis, sag ich dir. Am liebsten wäre ich umgedreht und wäre dann nochmal drüber gefahren. Das hat wirklich Spaß gemacht. Hat aber ewig gedauert, bis man das mal erlebt, ja. Hm? Das passiert aber in Berlin öfters. Also ich habe das schon jetzt als Fußgänger schon öfters gesehen, tatsächlich. Ja, das ist häufig, weil wenn du hier längere geplante Baustellen hast, ja, wo du so ein paar Stunden klar ist, werden die Ampeln nicht funktionieren, aber es ist tatsächlich alles irgendwie befahrbar, dann schicken die tatsächlich mal auch geplant Leute hin, um den Verkehr zu leiten. Aber ich habe es auch schon mal gesehen, aber das war nur in einem Internetvideo, aber aus hier aus Berlin, wo die absichtlich eine Ampel ausgestellt haben, damit das Polizeianwärterinnen ausprobieren konnten. Das sind aber auch die richtig noch steif und sich richtig bewegen. Wenn du da Harald hast, der seit 40 Jahren im Polizeidienst ist. Ja, genau, Harald schwenkt nur die Kelle, sagt, komm, weiter, ja, beide, stopp. Ja, ist absolut richtig. Ja, was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, ich habe mir jetzt tatsächlich mal einmal im Leben ein richtiges Fahrrad jetzt bestellt und muss jetzt noch ein bisschen drauf warten. Habe jetzt einen Monat lang gar kein Fahrrad, was natürlich bei U2 mit Pendelverkehr richtig cool ist im Moment. Grüße an Andreas Geißel an der Stelle. Ja, und die M1 hat auch Ersatzverkehr. Scheiße, ich komme hier gar nicht raus im Moment. Ich muss dann hier nach Pankow laufen und S2 fahren oder S85. Wieder so. Plebs. Richtig schlimm. Gut. Damit hätten wir auch das Thema zu Tode getreten. Haben wir sonst noch was, Dennis? Nee, ich bin fertig. Du bist fertig. Ich habe, wir können noch kurz erwähnen, dass es neulich passiert, hat Blink-182 bekannt gegeben, dass die wieder, dass ein neues Album kommen wird, Anfang 2023, eine neue Single, Edging, draußen. Und sie gehen auf Welttournee. Und in dem Zusammenhang ist mir übrigens aufgefallen, dass es eine Festivalreihe in den Vereinigten Staaten gibt, auf der nächstes Jahr so viele Pop-Punk-Bands spielen werden, so aus so Emo-Zeiten und so, dass mir fast die Kinnlade auf den Tisch geknallt ist. Und also wirklich, das war echt krass. Also war wirklich ein Line-Up, da habe ich schon halb angefangen zu sabbern und überlegt, boah, fliegst du nicht vielleicht einfach nächstes Jahr nach Las Vegas? Und dann habe ich aber den Titel des Festivals gesehen, ja, und dachte, nee, das, so weit ist es noch nicht gekommen. Das möchtest du dir selber nicht eingestehen. Weißt du, wie das diese Festivalreihe heißt? Nee. Das ist richtig schlimm. When We Were Young. Und das Geilste ist, das war jetzt letzte Woche in den USA. Hat es ein Festival stattgefunden, ja, in Las Vegas stattgefunden. Und der erste Tag des Festivals ist abgesagt worden, weil in Las Vegas Wind war. Also war richtig so doll Sturm zwischendurch. Ja. Und die hatten halt einfach Angst, dass da die ganzen Aufbauten so durch die Gegend fliegen. Das sah echt ein bisschen ungemütlich aus. Andere Sachen, die stattgefunden haben, da war es wohl tatsächlich nicht lustig. Aber das führte halt dazu, dass da irgendwie so 20.000 Emos durch Las Vegas spaziert sind. Und es gab so viele lustige Videos auf TikTok dazu. Meine Güte. Ich habe echt, einen ganzen Abend habe ich damit zugebracht, mir diese Katastrophe anzuschauen. Richtig toll. Das ist ja, also gerade noch zu Blink-182 zurückzukommen. Ja. Das Ding ist ja, das ist ja eine schon mehr als bekannte Band. Ja. Und die werden ja wahrscheinlich auch kein Problem haben, ihr Konzert hier, was in Berlin stattfindet, auszuverkaufen. Ich glaube, das ist sogar schon ausverkauft. Ja, aber trotzdem. Ich müsste es mal gucken, aber. Trotzdem ist vor meiner, ja, Haustür auf der Warschauer Straße Werbung mit Kreide auf dem Bürgersteig für dieses Blink-182-Konzert gemalt worden. Echt? Straßen-Gorilla-Werbung. Da musste sich einer nochmal fühlen, oder was da war los, oder wie? Das ist ja wirklich komisch. Ja. Also, als ich das letzte Mal geguckt habe, gab es irgendwie noch so ein paar Sitztickets in halbwegs billig, so. VIP? Mit Schweinefleisch? Ausreichend Schweinefleisch oder zu wenig? Nee, nix VIP. Ah. So, Dennis, wer soll sich das leisten? Irgendwann möchte ich auf so ein Helene Fischer-Konzert VIP gehen, einfach um mir diese Katastrophe zu geben. Dennis, es hat über 600 € gekostet und das Schweinefleisch war alle. Ja, aber sollten wir irgendwann mal im Eurojackpot gewinnen, dann wird tatsächlich eine der Maßnahmen sein, mir einfach 600 Euro für so ein Helene Fischer Konzert zu verballern und mir einfach Boomer anzusehen, den ganzen Abend schlechte Laune haben, weil Schweinefleisch leer ist. Ja, aber das kriegst du ja dann auch, also ist es das wert? Denn das ist es das, das kannst du nicht von der Steuer absetzen, ne? Wenn ich im Eurojackpot den Jackpot geknackt habe, ist mir das ein wenig egal. Ich glaube, wenn du 10 Millionen gewonnen hast, dann ist wahrscheinlich so 10.000 Euro für einfach Blödsinn. Einmalig einfach Blödsinn machen, finde ich okay. Das müssen nicht mal 10.000 Euro, lass es 5.000 Euro sein. Für Quatsch. Von Dingen, ja, aber macht man das, also es ist nicht so machen, aber das sind doch so Sachen, das macht man doch eigentlich nur, oder das machen doch nur Menschen, von denen man dann später so in der Zeitung liest, dass das nicht lange gedauert hat mit dem Geld. Ja, aber du machst, was du ja machst, ist, du kriegst ja diese 100 Millionen, die 10 Millionen, sorry, nicht 100 Millionen, 10 Millionen ja auf dein Konto überwiesen, guckst auf diesen Kontoauszug erstmal 3 Stunden, kannst es nicht glauben. Ja. Und dann gehst du ja zu deinem Finanztypi und sagst, nimm bitte davon 9,999 Millionen Euro und pack sie irgendwo hin und ich möchte gerne von den Zinsen leben. Und dann bleiben da 5.000 Euro übrig, die du einfach verkrachst. Ja gut, so kann man es natürlich machen. Aber das geht dann auch nur so rum, Dennis. Ne? Genau. Also wenn wir den Jackpot nochmal knacken, dann geht das auch, dann müssen wir gegenseitig aufeinander Acht nehmen. Richtig. Obwohl ich hätte echt schon mal Bock, einfach irgendwo in so, weiß ich nicht, was ist so maximal bescheuert? So, von was? Experience-mäßig? Ja, so was so komplett übertrieben richtig dumm ist. Das muss ja irgendwie so Exclusive Shopping oder so, weißt du, wo du den Laden für dich abschließen lässt oder aufmachen lässt. Ja, sowas. Das muss ja so richtig, sowas würde ich halt dann schon mal irgendwie gerne machen und dann, weiß ich nicht, da irgendwie Zeug kaufen und das dann irgendwie in so die Altkleidersammlung schmeißen oder so, oder Leuten zu geben, die, ja, aber halt einfach nur, um mich da daneben zu benehmen und und all die Leute, die an dieser Experience Geld verdienen, wissen lassen, dass ich sie verachte. Ja. Auch wenn es natürlich wieder die Falschen trifft, weil das ja nur die Lohnarbeiter sind. Egal. Nee, so. Aber definitiv, aber sowas weiß nicht, so einen First-Class-Flug nehmen und einfach 2 Stunden lang in dieser First-Class-Lounge pöbeln. Bis du Hausverbot bei der Lufthansa hast, als Millionär. Ich darf nicht mehr in die Senator-Lounge. Einfach Quatsch machen. Also wirklich einfach, weiß ich, 5.000 Euro nehmen, einfach Quatsch machen. Einfach kurz für wirklich ein paar Wochen leben. Das behaupte ich jetzt einfach immer von mir. Dass du Hausverbot in der Senator-Lounge hast? Ja. Oh. Wer will das denn überprüfen? Wer will das denn, Wer will das? Das ist doch Quatsch. Ich hab in der Senator Lounge Hausverbot. Schon lange. Schon lange. Bundesweit, weltweit. was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich bin hyped, weil die haben nämlich den alten Tom wieder dabei, der irgendwie schon zwischendurch in den letzten 30 Jahren 2-mal hingeschmissen hatte oder so und auch so ein bisschen schwieriger Typ ist, setzt sich viel mit, ich sag mal, dem Finden von Aliens auseinander und hat irgendwie so ein Unternehmen irgendwie gegründet mit so angeblichen ehemaligen Militärs und Geheimdienstmitarbeitern, die ja besonderes Wissen mitbringen und so. Also der ist schon, aber der war schon immer so, so alienmäßig am Start und so leicht verschwörungstheoretisch angehaucht. Halt also kein einfacher Charakter. Aber der ist wieder dabei, was ich sehr cool finde. Brauchen die wieder Geld oder was? Warum ist der Grund, warum die das wieder machen? Nee, die brauchen kein Geld. Die brauchen nie wieder Geld. Der Mark Hoppes, bei dem ist letztes Jahr oder zumindest bekannt geworden, dass er Krebs hat. Okay. So eine Leukämieform. Und die waren halt, das ist halt so, Mark und Tom haben diese Band quasi gegründet. Der Travis, der Schlagzeuger, ist später dazugekommen, als der alte Schlagzeuger ausgestiegen ist. 98 war es, glaube ich, 97 vielleicht auch. Nee, 98 muss es gewesen sein. Und Travis Barker, das ist der dann später auch diese MTV-Serie hatte. Du bist völlig raus, ne? Ja, du kannst total. Das ist nicht, da, nicht mehr deine, ist nicht mehr deine Welt. Du bist ein bisschen zu jung, leider. Tja. Das kann gut sein, ja. Und die brauchen keine Kohle. Die haben das immer gemacht und dieser Tom ist halt irgendwie zweimal ausgestiegen, mehr oder weniger. Einmal hatten die eine längere Bandpause und dann hat er kurz vor den Aufnahmen zu einem neuen Album 2015 hingeschmissen und dafür ist dann ein anderer eingestiegen, den sie jetzt dann quasi wieder aus der Band rausgeschmissen haben, weil im letzten Jahr, ja, das ist tatsächlich gar nicht so, das ist gar nicht so bitter, ja, sondern tatsächlich alles sehr classy abgelaufen. Matt Skiba hat für Tom gespielt und dann sind die irgendwie, weil die halt auch persönlich dann dadurch, weil er ne, kurz vor allem Aufnahmen gesagt hat, nee, ach, ich weiß, ich mach das nicht mehr mit, tschüss, müsst ihr alleine klarkommen, haben die natürlich auch eine gewisse Zeit lang nicht miteinander gesprochen, wie man sich das vorstellen kann. Und das Verhältnis war nicht immer das Beste so, aber das hat dann sozusagen, als er dann erkrankt war und behandelt wurde und so im letzten Jahr das auch halbwegs öffentlich gemacht hat, hat das halt so die wieder zusammengebracht, mehr oder weniger. Und dann haben die sich entschieden, dass sie nochmal Bock haben, wieder zusammen Musik zu machen, was halt sehr toll ist. Okay. Ja. Ich finde, den größten Diss liefert ja irgendwie auch die Wikipedia, wo in dieser Infobox steht Genre, da steht dann halt vor 2003 Skatepunk, Punkrock. Und jetzt steht da nur Rock, Punk, Pop-Punk, Alternative Rock. Und das ist der ultimative Diss für alte Menschen. Alternative Rock, meinst du? Ja. Ja, naja. Genau, der Drummer, Travis Barker, übrigens mit einer Kardashian zusammen. Ich wollte es nur gesagt haben. So viel zum Thema, könnte es sein, dass sie Geld brauchen? Nein. Mit welcher der Kardashians? Das weiß ich nicht. Ach so. Ach, das ist so schlimm. Ich bin, also gleichzeitig bin ich angeekelt und gleichzeitig fasziniert von deinem Wissen über Stars. Naja. Übrigens, beste Folge, also wirklich ohne Scheiß, beste Folge des alten hier Norm MacDonald Videopodcast, als Caitlyn Jenner zu Gast ist. Hervorragend. Ich, also ohne Witz, ein richtig, richtig gutes Interview. Musst du dir mal geben, wenn du Zeit hast. Okay. So. So viel dazu. Blink ist also wieder da. Ihr dürft uns gerne die Platten schenken, die erscheinen werden. Anfang 23. Weil pro Mitglied der Band gibt es natürlich eine besondere Plattenfarbe. Ne? Als Limited Edition, ist ja klar. Und dann noch eine in Schwarz, auch logisch. Sodass man jetzt 150 Euro ausgeben muss, wenn man alle vier haben will. Wie war der Code? We are ready. We are together. Weiß ich nicht. Irgendwie we are sowas. Coming. Aber das war so. Halt, das war. Ja. Ja, das war der Künstler. Der Artist Presale. Ja, aber dann musste man aber auch so diesen Presale-Preis bezahlen, ne? Ja. Der war ja doppelt, der war das Doppelte von dem Normalpreis. Und der Normalpreis ist für Frontpit in Deutschland vorne ja schon 110 Euro. Das war absurd alles. Was schon echt nicht günstig ist, muss man mal ehrlicherweise sagen. Aber in den USA, hast du das mitbekommen, wie es in den USA läuft? Nee. Also Ticketmaster hat da, die haben natürlich auch ein riesengroßes Problem in den USA, sowie auch in Deutschland mit Wiederverkäufern. Ja. Mit Leuten, die sich halt über Skripte, mit Skripten irgendwie ausstatten und da dann für sehr nachgefragte Konzerte sehr gute Karten abgreifen und dann irgendwie 30 Stück und die dann einfach fürs Zehnfache wieder verhökern. eBay und so ist ja dran, das immer ein bisschen zu unterdrücken und zu verbieten, aber es gibt Kanäle, gibt es natürlich irgendwie trotzdem, wie man die loswerden kann auf dem Schwarzmarkt. So. Und in Deutschland gibt es so ein paar hemdsärmelige Versuche, das zu unterbinden. Es gibt bei Eventim zum Beispiel so ein Resale-Market, ne? Aber der ist halt freiwillig und nicht verpflichtend. Und Ticketmaster, was in den USA ja sowieso nochmal eine ganz andere absurde Dings ist, weil da zahlst du ja irgendwie 10% von dem Ticket nochmal extra Services und Fees und dann gibt's dann noch irgendeine Surcharge und keine Ahnung was. Also da wird ja einfach nochmal zehnfach draufgeschlagen. Das ist ja komplett absurd. Und die machen das aber so, wenn die Nachfrage groß ist, dann steigt der Preis einfach automatisch. So lange, bis keiner mehr Tickets kauft. Also sagen wir, der Erste, der kauft, kriegt den normalen Preis und wenn in einer gewissen Zeit danach ein Zweiter kauft, kriegt er einen leicht erhöhten und dann geht's immer weiter, sodass möglichst lange in jeder Kategorie noch Tickets da sind. Und die letzten Tickets gehen dann halt raus für, keine Ahnung, was für, also ne, kommt ein bisschen drauf an, so genau kenne ich den Algorithmus jetzt nicht, aber sodass halt für Frontpit vor der Bühne irgendwie $800 aufgerufen wurden für die Konzerte. Boah. So. Das ist halt echt crazy. Das gibt's halt in Deutschland nicht. Nun kann man sagen, naja gut, dann bleibt halt die Kohle, die man sonst auf dem Schwarzmarkt bezahlen müsste, diese $800 vielleicht, gehen halt nicht an irgendeinen komischen Betrüger, sondern zumindest irgendwie in den Rachen der Band und des Managements, die man ja sehen will. Ja. Und natürlich Ticketmaster, weil die natürlich prozentual sich ihre Ticketing-Fee da noch reinziehen. Und das war tatsächlich so, ne? Dann zahlten die Leute dann über $80 extra Fee für Ticketmaster. Oh. Das ist wirklich komplett bescheuert. Und dann noch Steuern drauf, ist ja immer alles ohne Steuern, da haben die Leute halt für ein Ticket $1,000 bezahlt. Das ist einfach so absurd. Aber es gibt eine Lösung für das System. Was? Es gibt eigentlich eine Lösung, da hat Ticketmaster aber kein Interesse dran. Das müssten die Künstler selber verlangen. Was, Verlosung? Und ich glaube, langfristig ist der einzige Weg. Nee, Verlosung ist scheiße. Okay. Also ja, das kannst du machen als erstes, ne? Ja. Aber was machst du denn danach? Dann können die auch, kannst du auch ganz viele Lose irgendwie dir besorgen über Skripte, keine Ahnung was. Das ist ja genau das gleiche Problem. Das Einzige, was tatsächlich helfen würde, wäre Folgendes. Und das ist mein Beitrag. Wahrscheinlich bin ich nicht der Erste, der sich das überlegt hat, aber ich sag's jetzt einfach mal, wie es ist. Man kauft es bei einem, also man muss sich entscheiden für einen Tickethändler sozusagen. Ja. Oder meinetwegen auch für zwei, die müssen dann aber irgendwie ein gemeinsames zweites System, auf das ich gleich noch komme, haben und sich da irgendwie handelseinig werden, was die Gebühren angeht. So, du gehst jetzt also Ticketmaster und kaufst ein Ticket da. Und jetzt sagst du, okay, ich möchte mein Ticket, kann ich jetzt nicht mehr haben, weil ich bin krank oder ich weiß nicht, will in Urlaub fahren oder so oder ich weiß nicht, ich habe drei gekauft und jemand will doch nicht mit, dann muss gezwungenermaßen der einzige Weg sein, wie du das Ticket wieder verkaufen kannst, über die gleiche Plattform auf einem Zweitmarkt zum selben Preis. Ja. Das, und zwar gezwungenermaßen. Und damit würdest du diesen scheiß Schwarzmarkt einfach mal trockenlegen, komplett trockenlegen, dem jede Möglichkeit entziehen, dass da irgendwas geht. Weil du immer nur dieselbe Kohle kriegst. Ja. So muss es laufen. Hat natürlich keiner Interesse dran. Natürlich nicht, weil dann verdient man ja kein Geld dran und überhaupt. Weil, ich glaube, es gab einen Last Week Tonight Episode, wie Ticketmaster auch an diesem Schwarzmarkt mitverdient. Ja, stimmt, da erinnere ich mich sogar dran. Aber das wäre halt so die einzige Lösung, die ginge, ne? Und ich meine, Eventim hat das in Deutschland, aber das ist da nicht verpflichtend. Ja. So. Und es hat halt den Pferdefuß, dass du halt personalisieren musst. Darum kommst du nicht drumherum. Oder zumindest du musst halt Zugriff auf einen Account haben da und kannst nicht einfach sagen, ich bestelle als Gast und kriege Karten nach Hause geschickt und dann sind die hier und ich mache mit denen, was ich will. Das muss halt irgendwie digital sein. Aber da hätte ich ja gerne eine Hybridlösung. Also ich finde ja vollkommen okay, dass quasi bis zum Veranstaltungsbeginn digital ist und damit halt auch abgesichert ist, dass quasi die Karte, die ist in deinem Handy drin und wenn du sie verkaufen willst, kannst du sie über die Plattform verkaufen, weil das irgendwie gekoppelt ist, whatever. Kann man ja alles machen. Ja. Aber ich hätte dann trotzdem, wenn ich dann in dieser Veranstaltung bin, gerne ein physikalisches Ticket. Wenn ich dann vor Ort bin, hätte ich gerne ein Papierticket. Ein schönes, schönes Papierticket. Weil Mobile gerne Only auch ist erst beim Rausgehen. Oder erst beim Rausgehen, whatever. Dass ich da jetzt an die Hand gedrückt bekomme. Genau. Hast du völlig recht, das stimmt. Das ist mir jetzt hier beim bei der Europa League wieder aufgefallen. Das ist einfach scheiße, ja, dass ich halt aus Malmö so ein dummes Ausdruckticket, also ja, für Malmö so ein dummes Ausdruckticket habe. Das, weil auch wenn das Spiel halt aufgrund der Vorkommnisse nicht nur positive Erinnerungen mit sich gebracht hat, aber die Reise war halt trotzdem cool. Es war einfach richtig, es war einfach klasse und davon hätte ich gerne eine bessere, eine schöneres Erinnerungsstück als nur die paar Fotos, die Erinnerungen, die ich habe und irgendwie so ein Papierausdruck, da wäre eine echte Karte cooler gewesen. Ja. Gut. Muss der Gesetzgeber da eingreifen, Dennis? Muss der Gesetzgeber eingreifen? Ja. Ja, ne? Ja. Dennis, der Anycast sagt, der Markt regelt hier nicht, Gesetzgeber tu was. Punkt. Machen wir mal hier auf der Stelle den Deckel drauf, ich habe keinen Bock mehr. Nee, ich habe noch eine Frage an dich. Oh Gott. In welchem TikTok bist du gerade unterwegs? In dem, den du mir sendest. Ich gucke tatsächlich gerade TikTok nur das, was mir weitergeleitet wird. Ich habe meinen eigenen Stream beachte ich gerade nicht. Okay, dann musst du aber zwischendurch deinen Stream mal wieder angucken, weil ich versuche ja auch tatsächlich durch die Videos, die ich anderen sende, ja, den Algorithmen zu beeinflussen. Was auch funktioniert. Also, kriegst du mehr Videos von dieser deutschen Kneipe, wo irgendwie das irgendwie 17 Likes hat, diese Videos? Von. Du meinst von Kartei? Kartei. Udo! Ja. Ja, klar. Oder folgst du dem? Nee, ich folg dem nicht. Okay. Ich folg dem nicht. Dem folge ich tatsächlich nicht. Aber da tatsächlich ist in der Tat. Da gibt's immer relativ viele Videos von. Das ist halt so, das ist halt echt so ein bisschen tatsächlich auch erschreckend, muss man sagen. Kurze Frage, ist bekannt, welcher Ort das ist? Ja, das ist in Hessen. Rothenburg in Hessen müsste das sein. Okay, es hat ja einen Bahnanschluss. Ja, und das ist eine Kneipe, die auch noch. Oh mein Gott, ich gucke gerade einfach nur mal durch die Videos, die ich hier geschickt habe. Ja. Ich schicke dir auch echt das Schlechteste vom Schlechten. Richtig geil. Richtig geil. Du bist ja nicht alleine. Ein Gast, der hier öfters in diesem Podcast ist, der hat ja deinen Geschmack übernommen und der sendet mir ähnliche Videos. Ich glaube, der hat den nicht übernommen. Ich glaube, da gibt es einfach eine große Überschneidung. Weil ich kriege auch, Kai schickt mir sehr oft Videos, die ich schon gesehen habe. Und das sind dann aber auch solche, so wie diese lustigen Boomer-Videos mit dem, ich lass mich, diese Bild von dieser Frau mit der Chorizo-Pizza im Lidl und der Musik untermalt. Das kenne ich nicht. Das habe ich dir geschickt, Dennis. Wann? Montag, 21.59 Uhr. Da habe ich noch nichts reingeguckt, tatsächlich wohl, seit Montag. Ach so, okay. Okay. Und ich habe auch was ganz Neues gefunden, das D11-Team. Oh Gott. Oh, ist das gut, das D11-Team ist gut. Das D11-Team, dem fehlen Follower. Die möchten nämlich gerne bei TikTok live gehen. Können sie aber nicht, weil sie noch keine 1000 Follower haben. Deshalb sucht das D11-Team jetzt noch. Dustin ist der Teamleiter übrigens beim D11-Team. Und dann gibt's noch irgendwie zwei andere, von denen ich jetzt aber den einen durch den Namen vergessen. Aber der eine macht Sport. Der kommt immer zu Sportübungen. Der ist auch immer dabei. Das ist so schlimm. Oh. Wenn ihr uns. Ich wollte nur sagen, ich bin jetzt gerade auf Pilz-TikTok. Ich bin auf Pilz-TikTok angekommen. Ja. Ich gucke mir Videos von Leuten an, die durch den Wald gehen und Pilze sammeln. Und dann erklären, was das für Pilze sind und wer da der giftige Verwechslungspartner ist, wo man aufpassen muss. Den sollte man nicht essen, wenn man noch ein Anfänger ist. Das eignet sich nicht, weil dann kann man nämlich auch den komischen nehmen und den. Und die haben alle so geile Namen. Die Pilze. Und ist das Hexenei. Und der hat die Menschen, die da sprechen, haben die alle polnischen Akzent? Nein, absolut nicht. Ach so. Absolut nicht. Das Hexenei. Das Hexenei ist nämlich eine junge Stinkmorchel. Das sieht ja eklig aus. Eine junge Stinkmorchel. Ja, es soll aber sehr, sehr lecker sein. Eine junge Stinkmorchel, die noch nicht sozusagen rausgeplatzt ist. Und dann gibt's auch teilweise so Riesenpilze, die sind so rund. Ich weiß gar nicht, wie die hießen. Das ist echt so, da kann man so ein bisschen so am Rand das irgendwie abschneiden. Dann werden die so auf dicke Scheiben geschnitten. Dann kann man die panieren und als Schnitzel essen. Ja, also richtig krass. In meinem veganen, also ich habe prinzipiell, ich bin, also ich mag Pilze. Es gibt ein paar Pilze, die ich weniger mag, und ich mag Pilze, die ich mehr mag. Zum Beispiel Shiitake-Pilze hasse ich. Champignons snacke ich so weg. So Kulturchampignons. Ah, jetzt hier, da. Kann ich der Riesenbovist. Riesenbovist. Riesenbovist. Aus Harry Potter geklaut. Ja, so klingt das, ne? Aber das ist ein Pilz. Der ist einfach, der ist, kann einen Durchmesser bis zu 60 Zentimeter erreichen und Gewicht von 25 Kilogramm. Kinder mit erschlagen. Ja, aber die man so findet, die sind halt meistens so, keine Ahnung, so ein bisschen mehr als, weiß ich, ein bisschen kleiner als ein Fußball oder so und wiegen halt so 2 Kilo oder sowas. Und die kannst du halt echt auf dicke Scheiben schneiden und panieren. Richtig geil. Und, aber davon bin ich kein Fan. Ich finde so Pilzburger oder Pilzschnitzel, die haben so eine komische Konsistenz, da bin ich nicht Fan von. Darum geht's mir auch gar nicht. Ja. Mir geht's eigentlich nur darum, dass diese ganze Pilze einfach so geile Namen haben. Ach so. Einen habe ich heute schon eingestreut. Hast du es vielleicht mitgekriegt? Nee. Der honiggelbe Hallimasch. Ah, daher kommt das. Ja, ja, ja. Der honiggelbe, das ist ein Pilz, den soll man aber mindestens 15 Minuten kochen, weil sonst kann der, also der ist genießbar, aber der kann zu Verdauungsstörungen führen. Deshalb soll man den gut abkochen. Aber was schmeckt denn nach 15 Minuten das, noch? Das habe ich gelernt. Ja, der gibt halt Geschmack ab. Das kann man gut in so Sahnesoßen machen und dann zu Nudeln essen, habe ich gelernt. Sahnesoßen. Ich bin auf jeden Fall total fasziniert. Total fasziniert. Und ich frage mich, wie fängt man denn an zu sammeln? Weil jetzt ohne Scheiß, die meisten sehen alle schon ziemlich ähnlich aus. Also der Trick ist wohl, dass den Part habe ich geskippt, ist es tatsächlich, dass ein Älter, also die Einzahl von Eltern, Älter, ja, dir das einfach dich mitnimmt zu den Pilzen. Komm, Junge, wir gehen Pilze. Ja, aber das hat, sowas hatte ich ja nicht. So, ich habe das geskippt. Meine Schwester hat das dafür gemacht. Und die steht aber auch morgens um 6 auf, um Pilze zu sammeln. Weil man muss ja in einer polnischen Familie Pilze sammeln für Weihnachten. Die müssen ja getrocknet werden, damit es ja Uschki gibt. Verstehe. So. Ich konzentriere mich darauf, sie zu essen. Ich sammle sie nicht. Ja. Ich habe tatsächlich. So hat jeder seine Stärken, Dennis. Nee, tatsächlich, ich war tatsächlich einmal bei Marburg mit jemandem, waren wir einfach aus Jux, sind wir in den Wald gegangen, haben tatsächlich angefangen, Pilze zu sammeln und haben tatsächlich jeden Pilz mit der App gescannt. Haben uns aber dann nicht getraut, einen davon zu probieren, weil wir waren immer leicht unsicher. Aber die App war eigentlich immer, egal aus welchem Winkel man fotografiert hat, sagte sie, das ist der Pilz. Und da stand genießbar dran. Ja, okay. Ich glaube, was man da nochmal hätte machen müssen, man hätte mit den Pilzen, die man gesammelt hätte, wirklich zu einem echten Pilzexperten gehen und das nochmal verifizieren lassen, tatsächlich. Ja, oder halt so ein Buch. Oder so ein Buch, sich irgendwie kaufen, wo halt, ne, so die genießbaren Pilze abgebildet sind und daneben dann immer so ausschlussmäßig die Verwechslungspartner, die genau. Es gibt, die halt schlecht, ungenießbar oder sogar giftig sind. Wenn da jemand einen Tipp hat, ne, immer gerne. Also jetzt ist ja schon irgendwie Ende Oktober, jetzt ist die Pilzsaison auch fast schon wieder vorbei. Aber das hat mich ein bisschen, da bin ich gerne auch ein bisschen länger geblieben auf Pilz-TikTok. Okay. Warst du auch schon mal auf Brotschneidemaschine-TikTok? Das ist fake, glaube ich. Das ist es auch. Aber es gibt zumindest ein paar Amerikaner, die das sehr, sehr. Und was ich gesehen habe, was du mir geschickt hast, ist auch hier, Fat Andy hat reviewed deutsche Supermärkte. Ja, das fand ich ganz lustig. Sehr gut, ne? War es auch tatsächlich. Hast du nicht nur, du hast mir, glaube ich, Lidl geschickt, ne? Nee, Rewe. Nee, du hast mir Rewe geschickt, genau. Er hat auch Lidl, hat er auch gemacht. Ah, hab ich noch nicht gesehen. Siehst du, das ist eine Serie, sehr gut. Ja, muss ich mal angucken. Musst du mal gucken, genau. Okay, dann jetzt fransen wir hier aus. Du wolltest noch was sagen, Dennis. Ich wollte sagen, wie schon angesprochen, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das Ganze tun auf nekst.de/unterstützen. Ihr könnt uns folgen auf Twitter @nekast. Wir haben weitere soziale Kanäle, die wir aber nicht bespielen, deswegen nicht so wichtig. Twitter ist der wichtigste Kanal. Und ihr könnt uns gerne Feedback, Kommentare, whatever senden. Smash die Glocke und like das Zeug, was es hält. Und YOLO, wir hören uns nächstes Mal. Und bitte geht auf unsere Webseite und schaut unsere Adresse an und schickt uns Fußpflegeprodukte. Drogerieprodukte. Nö, muss nicht Fußpflege sein. So. Drogerieprodukte. Aber Pflegeprodukte. Ja. Jetzt nichts irgendwie zum gut aussehen. Also jetzt kein, sag ich mal, Haarspray oder Schminke oder so, sondern Sachen zur Pflege, die man halt genießen kann. Denn ihr dürft nicht vergessen, die Rubrik, die ihr damit bespielen sollt, ist Du für dich. Die große Anycast Selfcare-Initiative. Selfcare ist auch schön. Wir hören uns in 2 Wochen. Bis dann. Ciao.